In einer Studie, an der ich selbst beteiligt war, arbeitete ich eng mit einem sehr produktiven Team der Universität Köln zusammen, das schon seit Jahrzehnten Freilandarbeit im Kongobecken betreibt. Wir hatten das Glück, bantusprechende Bevölkerungsgruppen studieren zu können, die in die entlegenen, bewaldeten Teile der Region vorgedrungen waren. Hier wurde die Perlhirse erstmals im Rahmen einer vielseitigen Strategie eingeführt, zu der auch die umfangreiche Nutzung von Süßwasserfischen sowie von wilden und domestizierten Waldpflanzen gehörte. Ähnliche Mosaikmethoden der Lebensmittelproduktion sind bis heute in diesem Teil des Kongobeckens nachhaltig. Damit ist gezeigt, dass es selbst für neu hinzukommende Bevölkerungsgruppen nicht zwangsläufig nur einen einzigen Weg gibt, Landwirtschaft in tropischen Wäldern zu betreiben. Wie Archäobotaniker und insbesondere Mikrobotaniker, Zooarchäologen, Pflanzengenetiker und Archäologen mit sorgfältiger Arbeit nachweisen konnten, sind die tropischen Wälder von entscheidender Bedeutung, wenn man die ältesten prähistorischen Methoden der Landwirtschaft im globalen Maßstab erforschen will. Offensichtlich griffen Menschen in den tropischen Wäldern zum ersten Mal in die Strukturen ihrer Lebensräume, in das Wachstum von Pflanzen und die Verbreitung der Tiere ein. Und in den tropischen Wäldern findet man einige besonders frühe Beispiele von landwirtschaftlicher Tätigkeit. Wenn wir das nächste Mal Zucker in den Kaffee löffeln, eine Banane schälen, Feuchtigkeitslotion auf die Haut auftragen oder in Süßkartoffelpommes schwelgen, sollten wir daran denken, wie viele heutige Stile und Geschmacksrichtungen ihren Ursprung in diesen Umfeldern haben, die während des ganzen Holozäns existierten. Der fruchtbare Halbmond, die trockenen Hochebenen Mexikos, die nordamerikanischen Flüsse, die großen Ströme in China und der Rand der Sahara in Afrika. Sie alle haben sich als entscheidende Zentren für die Domestizierung und die Anfänge der Landwirtschaft erwiesen. Das gilt insbesondere im Hinblick auf Tiere und Nutzpflanzen, die so gehalten werden, wie Landwirtschaft aus der Sicht unserer europäisch-amerikanischen Blase aussehen sollte. Dennoch können auch die tropischen Wälder mit einigen bedeutenden Beispielen für eine effiziente Lebensmittelproduktion aufwarten. Prähistorische Gesellschaften machten sich die gewaltige Artenvielfalt dieser Umgebungen zunutze. Besonders deutlich wird das, wenn wir den beliebten Mythos von den tropischen Wäldern als dichten Regenwäldern mit wenig Licht und armen Böden aufgeben und uns die Vielfalt der stärker jahreszeitlich geprägten Umfelder ansehen, die Schauplätze einiger gerade beschriebener, besonders früher Beispiele für tropische Lebensmittelproduktion waren. Die Veränderungen der Landschaft liegen für uns vielleicht nicht auf der Hand, aber sie waren mit Sicherheit real. Wenn wir daran denken, mit welchen Fragen der nachhaltigen Landnutzung wir uns im 21. Jahrhundert rund um die Welt auseinandersetzen müssen, verschaffen uns die tropischen Wälder einen bemerkenswerten Einblick in einige ökologisch äußerst kluge Vorgehensweisen der prähistorischen Bauern. Da sie die Pflanzen und Tiere vor Ort domestizierten, konnten sie diese Art der Lebensmittelproduktion in Wäldern praktizieren, die im Großen und Ganzen stehen blieben. Die Wildtiere blieben weiterhin zahlreich, auch wenn sich ihre Artenzusammensetzung möglicherweise veränderte. Selbst wenn manche Bauern von außerhalb in die tropischen Wälder einwanderten und dabei domestizierte Pflanzen und Tiere mitbrachten, die häufig eine offenere, trockenere Landschaft brauchten, entwickelten sie nachhaltige, gemischte Ansätze, in denen sie eine Fülle lokaler, wilder, tropischer Ressourcen mit den neuen nützlichen Arten kombinierten. Solche Beispiele bieten Stoff zum Nachdenken, wenn wir uns vor Augen führen, welche Katastrophen von Regierungen, Unternehmen und selbst unseren eigenen Entscheidungen heute in solchen Ökosystemen im Namen von Erschließung, Infrastruktur oder Produktivität angerichtet werden. Die Vergangenheit zeigt, dass man immer Wege finden kann, um tropische Wälder selbst für Landwirtschaft zu nutzen und anzupassen, ohne dass sie für immer verschwinden müssen. Manche prähistorischen Gesellschaften entfernten zwar tatsächlich die Wälder und räumten ganz buchstäblich den Weg für Formen der Landwirtschaft frei, die uns viel vertrauter erscheinen würden. Dies hatte unter Umständen katastrophale Folgen. So kam es zur Destabilisierung von Landschaften, Bodenerosion, dem Zusammenbruch der Artenvielfalt und einer gesteigerten Anfälligkeit für Extremwetterlagen. Insbesondere geschah das, wenn der Wunsch, Lebensmittel zu produzieren, an die Küsten abgelegener tropischer Inseln gespült wurde.